Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 919 an Schiller. Ich habe mich sehr über das gestern Geleistete gefreut, am meisten durch Ihre Teilnahme. Bei der nächsten Vorstellung schon hoffe ich, die Erscheinung zu steigern. Es ist ein großer Schritt, den wir gleich zu Anfang des Winters tun. Ich will gern gestehen, dass ich es auch in dem Sinn unternahm, Ihre wichtige Arbeit zu fördern. Für mein Vornehmen habe ich auch schon Vorteil daraus gezogen. Ein Blatt an Trapezius liegt bei. Möge Ihnen das einsame Zimmer recht gute Stimmung geben. Die zwei Bände Bücherkatalog erhält die Akademische Bibliothek zurück, wogegen ich einen ausgestellten Zettel erhalte. Leben Sie bestens wohl, Weimar, am 2. Oktober 1803, G.